Zum 5. Jahrestag der Ernennung des Genossen Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der Koreanischen Volksarmee und zum neuen Jahr Suze 106 2017 widmete ihm die Familie von Zhang Weihua, dem gefallenen chinesischen antijapanischen Kämpfer, am 30. Dezember einen Blumenkorb. Anlässlich des neuen Jahres Suze 106 2017 brachte Zhong Il-sim, Frau des Helden der Republik An Dong-su, dem Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb dar.